Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Der erste Track soll heute von einem Sampler kommen, dessen Geschichte gleich zu Beginn einer Sendung zu erzählen ein verdammt gefährliches Unterfangen ist. Die ist nämlich gar nicht so unkompliziert. Es gibt ein Dub-Label in Großbritannien, das heißt On You Sound. Dieses Label wird jetzt 30 Jahre alt und deshalb ist die deutsche Abteilung des Labels gewissermaßen hingegangen und hat einen Sampler verfasst, der On You Sound 30 Years Anniversary in der Unterzeile hat, denn tatsächlich ist dieser Sampler erschienen in einer schon länger andauernden Reihe namens King Size Dub. Wunderschöne Aufnahmen, natürlich alle aus den Archiven von On You Sound, darunter dieser Track hier von den Strange Parcels und dem leider schon verstorbenen Sänger Bim Sherman. More is insane. Damit geht's heute los. Take a look at this financial statement I just got from accounting. Ooh, wow, check those overdue receivables. Our cash flow is drying up. Ooh, wow. We're seeing the pound's collapsing. What's the government going to do about it? The answer is nothing. The answer is nothing. Problems continue. The company will miss out on lucrative holiday business. Arguing for more money, and we won't give them any more money. It's clear there's still many problems facing the £8.9 billion project. £780 million takeover bid. And the future remains unclear. Turn it on the tap.

Wir sind hier bei 1Live4. Gerade habe ich hier eine Produktionscrew aus Sao Paulo in Brasilien gespielt. Die nennt sich Digital Dubs und hat vor kurzem ein Album namens Number One veröffentlicht mit insgesamt 13 Tracks und gleichzeitig auch nahezu 13 verschiedenen sogenannten DJs in unserem Sprachgebrauch, also Sängern, zu denen Earl 16 unter anderem zählt oder auch Dada Jute, den wir hier gerade gehört haben, mit dem Titel Bandido de Gravata. 30 Jahre on New Sound, natürlich könnte man hier wahre Romane zu diesem Label und seinem Kopf erzählen. Adrian Sherwood, der insbesondere in den 80er Jahren ein regelrechter Mix-Wizard gewesen ist. Das war er später auch, aber gerade in den 80er Jahren war er extrem gefragt als Remixer, auch von prominenten und berühmten Acts wie zum Beispiel Depeche Mode. Das Label hat extrem viele Veröffentlichungen in den 80er Jahren getätigt, ein britisches Label. Es wurde dann etwas ruhiger, aber es sind, wie ich gelesen habe, eine Reihe von Alben wieder in der Röhre. Der Sampler, den ich da eben gespielt habe, kommt mit einer ganzen Reihe von Raritäten und die sind richtig gut. Strange Parcels zusammen mit Bim Sherman, dieser More is Insane Track zum Beispiel, entnommen einer seltenen sogenannten 10-Inch Version. Landet also auf diesem Sampler, der gewissermaßen unter dem Dach King Size Dub veröffentlicht wird, inhaltlich, aber nichts anderes ist als Material aus 30 Jahren On New Sound. Paul Wilford hier mit dem Duo Psychotron, Titel heißt Stolen. We'll be right back. 1-3-4, ganz kurz zwischendurch, auch diese Nummer hier, gut gewässert in Sachen Dub. Paul Woolford hat sich mit dem Duo Psychotron zusammengetan, Stolen, in drei wirklich richtig guten Versionen, erschienen auf dem Hot Flush Label, was ich deshalb erwähne, weil wir auch dessen Kopf, Paul Rose Scuba, hier heute zum wiederholten Male treffen werden. Später. Hier kommt Martin Dijkhuis. We'll be right back. Das ist ein Merkmal dieses Albums. Unheimlich dichte, unterschiedliche Grooves gebündelt. Sehr dicht das ganze We Are You in the Future. Bringt nochmal richtig Glanz in die Hütte als letzter Track dieses Albums. Ghost People heißt das, von Martin Dijkers. Wir schauen mal ganz kurz auf die Straße eben. 1 Live 4. Ich bemühe mich an dieser Stelle nicht allzu oft irgendwie ketzerisch rüberzukommen. Das ist eine Rolle, die mir nicht sonderlich liegt. Dennoch sei hier mal angemerkt, dass ich vor gar nicht allzu langer Zeit endlich einmal in den Genuss gekommen bin, das hochgelobte, allgemein hochgelobte Trio Brandt, Brauer, Frick auch live zu sehen. Wenn wir mal uns an dem dritten der genannten Namen aufhängen, Frick, dann muss ich gestehen, dass mir die Musik auf eine Art, die ich persönlich nicht so mag, zu verfrickelt ist in der Tat. Und so blieb als Highlight des ganzen Abends für mich persönlich ein Track, den einer der DJs vor der Live-Show von Brandt, Brauer, Frick gespielt hat. Aber den über eine fette Anlage zu hören, war für mich persönlich das Eintrittsgeld wert, muss ich gestehen. Hier ist Gold Panda, Vanilla Minus. We'll be right back. 1Live4. Für Freunde der neuen sogenannten Downbeat Science Wissenschaft könnte dieses Album ein echter Treffer sein, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Es stammt von dem französischen Produzenten Fulgence, der in der Vergangenheit schon auf einer ganzen Reihe von Labels seine Spuren hinterlassen hat, nicht zuletzt auf seinem eigenen Musik Large. Dieses Album, aber ich glaube sogar, es ist sein Debütalbum, To All of You heißt es, aus dem wir hier gerade diese aus meiner Sicht wirklich echt gute Downbeat Boogie Funk Nummer gehört haben. Dieses Album, das möchte ich doch mal dazu sagen, ist auf einem kleinen, aber wirklich feinen Kölner Label erschienen, dem Melting Pot Music Label, nämlich Fulgence, der im Grunde so die Beat Science oder Downbeat Grenzen immer mal sprengt, auch so in Slow, Hausige oder Technoide Tracks geht und überdies auf diesem Album auch eine ganze Reihe von Freunden versammelt hat, die einige seiner Tracks remixen. 16 Titel kommen am Ende dabei heraus. So viel mal zum gerade gehörten Fulgence. Folkmusik ist in den letzten Jahren, um jetzt hier mal was relativ anderes zu machen, ins Orchestrale gedriftet, ins Kammermusikalische, wobei das eine das andere nicht unbedingt ausschließt. Denn auch wenn viele Köche vorhanden sind, entsteht nicht zwangsläufig ein großer Brei, sondern eine sehr oft transparente, durchschaubare Geschichte, aber eben mehr als, sagen wir einfach mal, die klassische Gitarre und die Stimme dazu. In diesem Zusammenhang biete ich hier einfach mal das North Sea Radio Orchestra an, eine Formation aus London, die mir echt mit einigen Titeln hier die Schuhe auszieht. Das Album, das jetzt Ende Oktober erscheint, heißt I.A. Moon. Und wenn die Band für sich reklamiert, nicht nur Folk inspiriert zu sein, dann darf man ihr das getrost glauben. Es tauchen auf auch Begriffe wie Krautrock auf oder der sogenannte Prog-Rock der 70er Jahre. Auch unter diesem Augenwinkel kann man zum Beispiel die Nummer hören, die ich hier mal spielen möchte. Das North Sea Radio Orchestra mit dem Titel Morpheus Miracle Maker. Uhr zwischendurch, Ladies and Gentlemen. Ich spiele hier gerade Musik aus einem Sampler mit 22 Tracks, sprich Doppel-CD. Veröffentlicht hat das Ganze das belgische R&S Records Label, das seit 1984 existiert. In den 80er und 90er Jahren eine Reihe von Erfolgen hatte, dann wurde es etwas ruhig. Dann hat das Label, das mittlerweile auch ein Büro in London betreibt, sich gewissermaßen an die avantgardistische Seite der britischen Bassmusik gehängt oder geschlagen oder sie mitinitiiert, auch mit Artists wie zum Beispiel James Blake. Das ist ein guter Sampler, der die neueren Aufnahmen der letzten zwei Jahre einerseits vereint, zum anderen auch mit unveröffentlichten Sachen kommt. Gerade gespielt Space Dimension Controller. Einen der Artists, wir werden auf diesen Sampler hier heute noch zurückkommen. Gleich die Infos, vorher noch der Produzent Kindness mit dem Titel Cyan. Bis gleich. Bevor ich weitermache, hier vielleicht mal zwei, drei ganz kurze Bemerkungen, auch übrigens zu meinen Traumwelten. Manchmal nämlich sucht mich so in größeren Zeitabständen ein Traum heim. I Have a Dream, der hat inhaltlich relativ wenig mit Martin Luther King und seinem berühmten Traum zu tun. Da geht es dann darum, dass ich davon träume, irgendwann in diesem Leben vielleicht noch einmal eine komplette Sendung nur mit Musik im Dreivierteltakt absolvieren zu können. Immer wieder laufen mir solche faszinierenden Tracks über den Weg, dann versuche ich mir das zu merken, aber irgendwie gerät es in Vergessenheit, es ist wirklich zum Heulen. Manchmal stehe ich da vor meiner Sammlung und überlege, wer oder was war denn gleich noch im Dreivierteltakt. Ich sollte mir vielleicht mal eine Datei mit Namen 3-4 anlegen, damit das Problem endlich mal vom Tisch ist. Immerhin aber zu diesem Thema, das man vielleicht auch mit Slow Dancing umschreiben könnte, mal zwei Titel in einer Linie. Zunächst die San Francisco Band Girls mit einem Titel aus Father, Son, Holy Ghost, dem aktuellen Album Love Like a River, der Song. Und dann ein hierzulande vielleicht noch weithin unbekannter Mann. Er kommt aus den USA, aus der Tucson, Arizona-Gegend. Er nennt sich Brian Lopez und hat auf seinem Album Ultra, das heißt so, wirklich fantastische, entrückte, so düstere Glam-Soul-Desert-Rock-Nummern angefertigt, die ihresgleichen suchen. Ein ganz, ganz fantastisches Album ist das, Brian Lopez Ultra, aus dem ich dann gleich auch ein Piece spielen möchte. Versteht sich natürlich im Dreivierteltakt. Hier ist zunächst Girls. My love is like a river. Never can keep that girl from moving on. Easy as she comes by, easy as she's gone. Get down, reel down, crying how I love that girl. Down by the river's edge, there I learned to let my lover be. Someone

all relax, don't attend and then the tunes. Wir sind hier bei 1 Live 4 aus einer recht großen Zahl von House-Techno-Tracks, die für diese heutige Sendung in Frage gekommen wären, habe ich nur wenige ausgewählt. Ich bin ja heute mal ein bisschen sehr, sehr wählerisch. Aber an dem unruhigen, leicht gegentaktigen Flackern dieser Nummer bin ich nun wirklich nicht vorbeigekommen. Techno im New Wave-Gewand, wenn man so will. David Kay hören wir hier mit dem Titel Ghost Train und zusammen mit dem Sänger Opium. Das Ganze findet sich auf einer 3-Track-EP des meines Wissens britischen Labels Vision Quest, überschrieben mit Fall Winter Collection, und alle drei Titel von unterschiedlichen Artists haben diesen düsteren New Wave Touch, wie wir das gerade gehört haben. Vielleicht eine ganz gute Chance, weiterzumachen mit dem französischen Duo Sleuf. Hoffentlich richtig ausgesprochen, Le Dance heißt das Album, auf dem auch eiskalt die Viertel geschrubbt werden, insbesondere mit der Bassgitarre, wie wir das hier hören werden. Sleuf. Thank you. Hier, das französische Duo Sleuf, Le Dance, das Album. Über die beiden Mitstreiter habe ich gelesen, dass einer von ihnen in der Vergangenheit auch bei dem französischen Projekt As We Fall tätig gewesen ist, an das ich mich insofern erinnere, weil ich auch das hier häufig sehr gerne gespielt habe und fest entschlossen bin, das bei Gelegenheit auch mal wieder hier mitzubringen. Kleiner Break. Wenn ich eben zwei, drei Bemerkungen in Sachen Folkmusik getätigt habe, Orchestrierung, Hang zu einer gewissen kammermusikalischen Ausstattung, dann lasst uns einfach nochmal ein paar Meter weiter zurückgehen zu einem Genre Anti-Folk, an das sich einige vielleicht noch entsinnen werden. Einer der bekanntesten Vertreter, Adam Green, ist mit seinen späteren Alben mehr oder weniger und das bedauerlicherweise auch zusehends in Magazinsendungen gar gelandet. Der spröde, lose Underground-Charme scheint sich irgendwie verflüchtigt zu haben. Und jetzt kommt da doch tatsächlich ein Mann um die Ecke, den man mit diesem Genre assoziieren kann, sogar muss, Jeffrey Lewis nämlich. A Turn in the Dream Songs heißt sein neues Album. Und das ist wirklich eine der schönsten Perlen in diesem Monat Oktober, die mir untergekommen sind, sowohl von der Instrumentierung her, wie auch vom puren Songwriting, wie auch von den Texten her. Besonders mag ich seine Reflexion über die Zeit, die wir hier jetzt hören werden. Der Titel selber heißt Time Trades, also wenn man so will, ein Handel mit der Zeit, die uns gemeinhin alles wegnimmt. Wir laufen ihr immer hinterher. Aber Jeffrey Lewis kommt zu der einfachen und vielleicht auch gar nicht mal ganz so verblüffenden Einsicht, dass wir mit der Zeit eben einen guten Deal eingehen können, indem wir sie nutzen. Indem wir uns verbessern, unsere Fertigkeiten verbessern und andere Dinge tun, die uns eben nach vorne bringen. Hier ist Jeffrey Lewis und ich glaube, die Lyrics sind sogar auch ganz gut verständlich. Time is gonna take so much away. But there's a way that time can offer you a trade. Time is gonna take so much away. But there's a way that time can offer you a trade. You gotta do something that you can get nicer at. You gotta do something that you can get wiser at. You better do something that you can get better at. Cause that's the only thing that time will leave you with. Cause time is gonna take so much away. But there's a way that time can offer you a trade. It might be cabaret, it could be poetry. It might be trying to make a new happy family. It could be violin repair or chemistry. But if it's something that takes lots of time, that's good. Cause time is gonna take so much away. But there's a way that time can offer you a trade. Because your looks are gonna leave you. And your city's gonna change too. And your shoes are gonna wear through. Yeah, time is gonna take so much away. But there's a way that you can offer time a trade. You gotta do something that you can get smarter at. You gotta do something you might just be a starter at. You'd better do something that you can get better at. Cause that's the thing that time will leave you with. And maybe that's why they call a trade, like when they say that you should go and learn a trade. The thing you do don't have to be to learn a trade, just get something back from time for all it takes away. It could be many things, it could be anything, it could be expertise in Middle Eastern traveling, something to slowly sow to balance life's unraveling. You have no choice, you have to pay time's price, but you can use the price to buy you something nice. Something you can only buy with lots of time. So when you're old you blow some whippersnapper's mind. It might be researching a book that takes you 7 years. A book that helps to make the path we take to freedom clear. And when you're done you see it started with a good idea. One good idea could cost you thousands of your days. But it's just time that you'd be spending anyway. You have no choice, you have to pay time's price. But you can use the price to buy you something nice. So I've decided recently to try to trade more decently. You're listening to a promotional copy of Fabric Live 59, mixed by 4 Hier, wir haben eben Musik aus dem neuen Album von Jeffrey Lewis gehört. Hier im Hintergrund, das ist Kieran Hepton alias Fortet, der schon vor einiger Zeit für den Londoner Club Fabric eine Mix-CD angefertigt hat. Versehen natürlich mit einem eigenen überlangen Titel namens Locked, der die ganze Compilation abschließt, den ich so überragend finde in seiner milden Ausprägung. Geht schon fast so ins Trip-Hop-artige Fortet hier mit Locked. Und hier ein weiteres Beispiel aus der schon erwähnten Compilation des belgischen Labels R&S Records. Die trägt einen etwas eigenartigen Titel. IOTDXI heißt sie, kommt als Doppel-CD, hat eine ganze Reihe von Beiträgen, die so ein bisschen forschen. Young James ist auch dabei mit gleich zwei Stücken, James Blake. Dieser Titel hier kommt von dem Londoner Produzenten Pariah Orpheus. Thank you. Wir sind hier bei 134. Ich habe ein paar Nummern in einer Linie gespielt, will aber versuchen, das ganz kurz noch einmal aufzuwickeln, nachdem ich Pariahs Beitrag namens Orpheus, der als wunderhübscher Garage-artiger Titel hier kam, bereits angekündigt hatte als einen Beitrag der R&S Records Compilation mit dem für mich etwas merkwürdig anmutenden Buchstabenkürzel IOTDXI. Danach habe ich einen sehr cineastisch daherkommenden Titel gespielt von dem Russen Unquote. Der Mann kommt wie eine ganze Reihe neuer Produzenten aus St. Petersburg, die sich nicht selten auf dem britischen Label Hospital Records verirren, das eigentlich für Drum and Bass Sounds steht, aber sein stilistisches Spektrum in den letzten Jahren erweitert hat und unter anderem auch vor circa 2 Jahren mit einem hochinteressanten Sampler daherkam, The Future Sound of Russia, also der Zukunftssound aus Russland. Diese russischen Produzenten, sofern sie dabei Hospital landen, scheren sich, wenn man das vielleicht mal so sagen kann, einen feuchten Dreck um klassische Drum-and-Bass-Strukturen. Vieles bei ihnen kommt als atmosphärisch-elektronisches Machwerk daher, die Beats teilweise sehr schüchtern und wenn überhaupt hörbar, dann wie ein Echo dessen, was der Londoner Produzent Burial in die Welt gesetzt hat. Reverberation Box ist ein wirklich sehr intensives, atmosphärisches Album von Unquote. Ich erlaube mir hier einfach mal den Hinweis, dass dieses besagte Hospital-Label eine recht gut gemachte Website hat. Wer sich für dessen Werke interessiert und sich die anschaffen möchte, sei es physisch oder digital, der kann das relativ problemlos auf der Hospital-Seite auch erledigen. Unquote. Danach habe ich einen Beat-Producer aus Irland gespielt, der heißt Barry Gordon, nennt sich aber ein leicht weiblich für mich klingender Name Sina und ist mit seiner From Love to Dust EP einmal mehr bei der Berliner Crew Project Moon Circle gelandet, die verdammt viel veröffentlicht, aber man muss es leider auch sagen oder Gott sei Dank sagen, auch wirklich richtig gutes Zeug. Und dazu gehört diese From Love to Dust EP, aus der ich so einen weich gezeichneten Titel gespielt habe, allemal. Und gerade verklungen African Head Charge als ein Beispiel in der langen, langen Liste von Veröffentlichungen des Onyo Sound Labels, das seinen 30. Geburtstag begeht, mit einem Sampler, auf den ich nochmal zurückkommen möchte. Onyo Sound King Size Dub, so heißt er. Und da gibt's ein wunderschönes Lied von Jeb Loy Nichols, das womöglich schon etwas älter ist, ganz sicher aber in diese Tage passt, wenn man so will. To be rich is a crime, heißt dieser Song. Also reich zu sein ist ein Verbrechen. To be rich should be a crime. You get your money, sir? Where did you get your money, sir? Who did you walk on? Tell me, who did you steal it from? To be rich should be a crime. To be rich should be a your school, sir. Who cleaned your table now? Who sold that suit that you're wearing? To be rich should be a crime. 1 Live. Infos. Mit Jörg Jassen um 0 Uhr. Großer Hilfseinsatz im Erdbebengebiet in der Türkei. Zweite Saisonniederlage für Bundesliga-Spitzenreiter Bayern. Und das Wetter: erst Nebel, dann Sonne und bis 15 Grad. Das genaue Ausmaß des schweren Erdbebens in der Türkei ist weiter nicht klar. Im Osten des Landes sind durch den Erdstoß der Stärke 7,2 viele Gebäude eingestürzt. Bisher ist die Rede von mehr als 80 Toten und Hunderten Verletzten. Aus Istanbul berichtet Reinhard Baumgarten. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten und das Ausmaß der Schäden noch viel größer ist. Die Istanbuler Erdbebenwarte rechnet mit bis zu 1000 Toten. Türkische Medien berichteten, allein in der Kreisstadt Erciş in der Provinz Van seien 59 Tote gefunden und 150 Verletzte geborgen worden. Die Regierung in Ankara hat landesweite Hilfe auf den Weg ins Katastrophengebiet geschickt. Mehr als 1300 Ärzte, Sanitäter und Helfer sowie Hundestaffeln und Hilfsgüter sind in das Erdbebengebiet an der Grenze zum Iran unterwegs. Bei den EU-Treffen in Brüssel heute sind wie erwartet keine Entscheidungen zur Schuldenkrise gefallen. Bundeskanzlerin Merkel betonte, dass langfristige Anstrengungen nötig seien. Sie forderte besonders Italien auf, seinen Haushalt in den Griff zu bekommen. Italien hat eine große wirtschaftliche Stärke, aber Italien hat eben einen sehr hohen Gesamtverschuldungsstand. Und der muss glaubwürdig in den nächsten Jahren abgebaut werden. Ich glaube, das ist die Erwartung an Italien. Merkel und auch Frankreichs Präsident Sarkozy äußerten sich überzeugt, dass beim nächsten EU-Gipfel am Mittwoch Beschlüsse gegen die Schuldenkrise gefasst werden. Die Linkspartei hat sich ihr erstes Grundsatzprogramm gegeben. Beim Parteitag in Erfurt stimmten knapp 97% der Delegierten dafür. Die Linke will zum Beispiel, dass Deutschland aus der NATO austritt, dass Banken verstaatlicht werden und in Deutschland höchstens 30 Stunden pro Woche gearbeitet wird. Über dieses Parteiprogramm müssen jetzt noch alle Mitglieder der Linken abstimmen. Dieses Ergebnis soll Mitte Dezember vorliegen. Fußball-Bundesligist Schalke hat einen Auswärtssieg geschafft. In Leverkusen gelang kurz vor Schluss der Treffer zum 1:0-Sieg. Leverkusens André Schürrle war enttäuscht. Wir haben gut gespielt, wir haben vielleicht ein bisschen zu wenig Torschüsse, aber so war es auf beiden Seiten. Und von daher glaube ich, wenn man hier mit 0-0 runtergeht, muss man zufrieden sein. Und von daher ist es jetzt einfach sehr ärgerlich, dass wir so ein dummes Tor noch kassiert haben. Schalke ist jetzt Dritter in der Tabelle, einen Platz vor Hannover, die am Abend die Bayern mit 2:1 besiegten. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht ist oft sternenklar bei 0 bis 6 Grad. Morgens dann besonders im Süden und Südosten von NRW Nebel. Der kann sich auch tagsüber länger halten. Ansonsten wird der Montag wieder sonnig und auch einigermaßen mild. In Iserlohn 13 Grad höchstens, Essen schafft 14 und Heinsberg maximal 15 Grad. Am Dienstag wird es von Westen her wolkiger. Im Rheinland könnte es auch mal nass werden. An den Temperaturen ändert sich nichts. Die B1 Dortmund-Soest ist zwischen Kreuz Dortmund-West und Ruhrallee in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Eins live. Vier. Gleich noch mal ganz kurz eine Bemerkung zum zuletzt gespielten Titel von Jeb Loy Nichols. Im Tracklisting heißt er tatsächlich To Be Rich Is A Crime. Da wird das also bereits als Verbrechen festgeschrieben. Im Song selber hört man dann Should Be A Crime, sollte also zum Verbrechen erklärt werden. Das müssen wir dann am Ende noch ausdiskutieren. Ich will, so, jetzt werde ich wieder hier so ein bisschen unruhig. Ich möchte weitermachen mit einer Formation aus London, die am nächsten Sonntag, das ist der 30. Oktober, einen ihrer bisher wenigen Live-Auftritte in Deutschland / im Sektor gibt bzw. geben wird. Das Londoner Duo Chase and Status. Man darf erwarten, dass da ausgesprochen Partyesker Dubstep Rave auf der Bühne passieren wird. Chase and Status hier mit Musik aus ihrem aktuellen Album No More Idols. Blind Faith zusammen mit dem Sänger Liam Bailey. With a heavy heart,

1 Live 4. Ich habe gerade Musik aus dem neuen Album von Coldplay gespielt. Paradise ist ein Titel, den viele von euch kennen werden, da er ja auch schon als Single veröffentlicht ist. Aber ihn mal vorweg, ich würde gern weiteres spielen, als ein Beispiel dafür, wie diese Band höchst geschickt und clever auf die Welt blickt und hier mit einem Titel um die Ecke kommt, der problemlos auch, wenn man so will, mit seinen 140 Beats pro Minute in einen Dubstep-Set passen würde. Ich will der Gruppe hier jetzt keine Dubstep oder sonstigen Einflüsse unterschieben, aber es fällt schon auf, wie spielerisch hier auch mit Motown-Grooves gespielt wird, mit R&B, dann nämlich, wenn Rihanna ins Spiel kommt. Und besonders interessant einmal mehr die Rolle von Brian Eno. Vielleicht gelingt es mir ja gleich dazu noch in einem anderen Zusammenhang ein, zwei Sätze zu sagen. Er, der mittlerweile so etwas wie ein assoziiertes Mitglied der Band ist und dessen Mitarbeit an diesem Album sich in der Wortschöpfung Enoxification niederschlägt, wenn man sich das Booklet durchliest. So, jetzt hätte ich hier eigentlich einen Titel spielen wollen, der aber nicht so recht wollte. Das ist kein Drama, denn erstens, so nach Mitternacht kann es immer mal vorkommen, dass hier so die ein oder andere technische Panne sich einschleicht. Weiß nicht, Geisterstunde halt. Zum anderen habe ich natürlich vorgesorgt und würde gerne mal eine Band hier ins Spiel bringen, die ich seit geraumer Zeit interessiert verfolge. Man kann ihre Musik problemlos sicherlich mit der alten Prodigy vergleichen, Trancecore nennen, Enter Shikari aus England selber. Ihre Musik, die mit Bombast-Metal teilweise daherkommt, richtigen Grindcore-Shouts, aber eben auch vor massigen Synthesizern und Club-Sounds nicht Halt macht. Und das miteinander zu verbinden, finde ich persönlich sehr schwer. Meiner Ansicht nach ist das Enter Shikari mehrheitlich auf den Platten bisher auch nicht so richtig gut gelungen. Aber jetzt gibt es diesen ganz neuen Song von ihnen, Snake Pit, und ich kann mir nicht helfen. Prodigy blitzen zwar durch, trotzdem hat der Track was. Hier ist Enter Shikari. Come and join the party, leave anxieties behind. When the weight of all the world is all your attention is situation volatile, seriously hostile. Breadwinner, soul searching, free merchant seeking. Brightly coloured, no use for camouflage. When you're venomous and willing to sabotage. Group of your white blood cells fighting off parasites. When your system mechanics are trying to fix this machine. What's the one thing that has more speed, more strength, and goes deeper than us? Yeah! just fish right back. Just fish right back. Live hier ist Kuba in the Mix. DJ Kicks seine Compilation mit 32 kurzen Snippets, Tracks. Zwei daraus haben wir gehört. Musik aus dem neuen Album von Buraka, Som Sistema. Uh-oh. Thank you. Wir sind hier bei 1 Live 4 und ich habe gerade Musik gespielt aus einem Album, das, wenn man das ein bisschen umschreiben will, inhaltlich aus Titeln besteht, die hier und da so ein bisschen liegen geblieben sind. Die Rede ist von The Huan McLean. Ich muss gestehen, dass ich diesen Namen eigentlich schon ziemlich cool finde. Ich meine, warum sollte auch unser Eins völlig gefeit sein vor Äußerlichkeiten und ein solcher vermeintlicher Bandname kann mich schon ansprechen. The Huan McLean. Da wird man irgendwie neugierig und stellt dann bei näherem Hinsehen fest, dass dahinter niemand anderes steckt als eine Person und die heißt ebenso Huan McLean, verfügt musikalisch gesehen über eine relativ lange Geschichte. Wenn man die weit genug zurückgeht, landet man bei der amerikanischen Band Six Finger Satellite, die zu ihren guten Zeiten, so Anfang der 90er Jahre müsste das gewesen sein, ihre Platten damals bei dem legendären Sub Pop Label veröffentlicht hat. The Huan McLean ist nun seit einigen Jahren auf dem DFA-Label, zählt da gewissermaßen zu den musikalischen Säulen und hat jetzt ein Album veröffentlicht, Everybody Get Close, das nur digital erscheint und aus Stücken besteht, die zum Beispiel nur für eine Tour veröffentlicht worden sind und entsprechend nur bei den Live-Auftritten in der Vergangenheit verkauft wurden. Es gibt auch einige Remixe auf diesem Album, unter anderem von den Australiern von Cut Copy. Und überhaupt ist das eine sehr bunte und im Grunde gute Angelegenheit geworden. Ein Titel bewegt sich knietief in klirrenden Dub-Akkorden. Ich höre dieses Album sehr gerne, wenngleich Huan McLean es womöglich eher so zwischendurch mal veröffentlichen wollte. Es ist gleichwohl jetzt soeben erschienen. Davor habe ich die Lissabon-Crew Buraka Som Sistema gespielt, die mit ihrem Debütalbum Sound of Kuduro über den grünen Klee gelobt wurde. Mir in Erinnerung geblieben ist in erster Linie ein Live-Auftritt der Gruppe in einem übervollen Club und da leider ist mir nur hängen geblieben, dass im Verlauf des Auftritts bei mir nicht viel mehr blieb als endlose perkussive Sessions, die zwar sehr partiesk rüberkamen, aber irgendwann fing ich doch an, gute Tracks einfach zu vermissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass könnte mir bei Komba, dem neuen Album, vermutlich nicht passieren. Diese Dringlichkeit, diese harten Basslines, die sind hier nicht mehr so vordergründig. Stattdessen ein unheimlich angenehmer Flow, so wie wir das eben gehört haben und eine ganze Reihe von Titeln, die zumindest bei mir persönlich so ein bisschen auch im Kontext von UK Funky House ganz gut funktionieren. Komba heißt das neue Album, Buraka Som Sistema, die Lissabon-Crew, habe ich eben gespielt und möchte jetzt weitermachen mit einem Titel, der mich vor einer Woche zur Weißglut getrieben hat, weil ich ihn hier nicht richtig ans Laufen bekam. Mal sehen, wie das heute aussieht. Besser. Ich merke das schon, besser. Hier ist Extra Welt mit Vorsprung durch Hektik im Dominik Eulberg Remix. Wir sind hier bei 1Live4. Ich möchte noch einige elektronische Skulpturen, wenn man so will, spielen und sage dann gleich, was wir hier in einer Linie mehr oder weniger zumindest gehört haben. Tropics zunächst, gerade verklungen Cuedo. Und hier kommt ein Duo aus Frankreich, das nennt sich schlicht und ergreifend Composer. Thank you. 1 Live 4, drei Alben mal in einer Linie, die ganz sicher die Welt nicht umstoßen, verändern oder sonst was werden, die aber wirklich hübsch geraten sind und schon ihre Klasse haben. Da war zunächst Tropics, diesen jungen Briten namens Chris Ward, habe ich schon gespielt, eben als Tropics, mit Musik aus seinem Album Parodia Flair. Einige Songs sehr weitschweifig, sehr verspielt, erinnern mich an die elektroakustischen Tracks, teilweise von Mount Kimby, sind, wenn man so will, auch durchaus Dubstep geschult. Andere Titel haben ein sehr poppiges Outfit, etwas klarere Rhythmen und dürfen, wenn sie prägnante Basslines haben, und das haben sie hier und da sogar mit New Order verglichen werden, Tropics. Etwas anderes ist es mit Cuedo, den ich danach gespielt habe. Severant ist dessen Album. Auch Cuedo kommt aus Großbritannien, zählte einst zu dem Dubstep-Duo Vexed. Ich glaube, die beiden haben, es war ein Duo. Und wer den Dubstep damals schwärzer als schwarz wollte, mit gewissen Industrial-Einflüssen sehr noisig, der war bei Vexed, die es in dieser Form nicht mehr gibt, eigentlich recht gut aufgehoben. Umso überraschender, dass hier Licht und auch klarere Strukturen in die Tracks von Cuedo kommen, die auf Severant nachzuhören sind. Und abschließend habe ich das französische Duo Composer gespielt, das auch mit schönen, weitläufigen elektronischen Tracks hier glänzen kann. The Edges of the World ist das Album, aus dem ich gerade einen Titel gespielt habe. Schau mal gerade auf die Uhr, wir haben noch knapp 5 Minuten. Die würde ich gerne mit einem Album verbringen, das ich schon mal angespielt habe. Dem neuen von Coldplay nämlich. Die Gruppe hat nun mal Sympathien auf meiner Seite. Die Qualitäten der Band sind bekannt. Es sind diese wunderbaren, funkelnden Horizonte, mit denen die Band in der Lage ist, ihre Tracks auszustatten, diese sehr weiträumigen Melodien, diese Stimme von Chris Martin, die nicht polarisieren will, die sicherlich keine glänzende Stimme ist, aber die jederzeit authentisch daherkommt und Gefühle ausreichend und gut transportieren kann. Und dann ist da eben noch Brian Eno, dessen Rolle ich hier nicht zu stark betonen möchte, aber es fällt nun einmal auf, wie er als Sound Wizard dafür sorgt, dass einzelne Stücke so regelrecht ausgeatmet werden. Sie sind nicht da zu Ende, wo man erwarten würde, dass sie zu Ende wären. Es ist wohl insbesondere Brian Eno, der noch so ganz kleine Pieces im Anschluss dahinter produziert und gewissermaßen die Treppe schafft zum nächsten Song auf dem Album, der gänzlich unterschiedlich geraten sein kann vom vorhergehenden, durch diese kleine Soundwolke, diese Treppe aber leichter begehbar wird, auch für den Hörer, sodass das Album in Gesamtheit wunderbar zu hören ist. 14 Tracks befinden sich darauf und ich möchte gerne schließen mit dem Titel UFO, eher eine akustische Ballade, und dann diesem Schritt in Richtung R&B, Princess of China zusammen mit Rihanna. Das wär's dann auch gewesen für heute. Bedanke mich bei dir und euch für eure Aufmerksamkeit, deine Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Mein Name ist Klaus Vier und ich freue mich natürlich, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Bis dahin, ciao. Lord, I don't know which way I am going. Upstream, I keep rolling.